1. Dies ist ein prophetisch Botschaft über Babylon, die Gesager, der Sohn des Amos, empfangen hat. 2. Auf einem kahlen Berg soll ein Banner aufgestellt werden, ruft ihnen Lord zu und winkt mit der Hand, damit sie in die Tor der Tyrannen einsehen. 3. Ich selbst habe mein Auserwählten entsandt und mein Helden berufen, meinen Zorn zu vollstrecken, namlich Jean, die sich über ihren Sieg freuen und stolz sind. 4. Hort. Auf den Bergen ist ein Lamm wie von einem großen Kriegsschier, Hort. Königreich und Versammelte Volke brosen, denn der Herr der Heerscheren mustert ein Armee. 5. Sie kommen aus einem fernen Land, vom Ende des Himmels, der Herr und die Works Huge Saints Grimms, am die gesamte Erde zu verwüsten. 6. Hult, denn der Tag des Herrn ist nahe, kommt als Zerstörung vom Allmächtigen. 7. Infolgedessen werden allhand kraftlos werden und Jeds Menschenherz werden mit verlieren. 8. Sie werden bestürzt sein, Krampfe und Schmerzen werden sie ergreifen, so dass sie sich wie ein gebarend winden. Jeder werden anderen anstarren, warend ihr Gesichter wie Flammen glühen. 9. Der Tag des Herrn kommt bereits, grausam und voller Zorn und Grimm, die Erde zu einer Wust zu machen und die Sundervonne zu vernichten. 10. Denn die Stern am Himmel und ihr Sternbilder werden Licht nicht mehr geben, die Sun wird sich beim Aufgang werfenstern und der Mond wird sein Licht nicht mehr scheinen lassen. 11. Ich werde die Bosheit der Welt und die Missetaten der Gottlosen bestrafen, zudem wird ich dem Übermacht der Anmassenden ein Ende bereiten und den Hochmacht der Gewalttätigen demütigen. 12. Ich werde die Menschen seltener machen als Reiner's Gold, J. Die Sterblichen seltener als Gold aus offer. 13. Die Schald werde ich den Himmel erschatten und die Erde werde beben und ihren Platz verlassen aufgrund des Grimms des Herrn der Heerscheren und dem Tag seines glühenden Zorns. 14. Wie aufgeschüttet Gesellen oder Schaf, die niemand zusammenhalt, werde sich jeder zu seinem Volk wenden und in sein Heimat fliehen. 15. All, die ergriffen werden, word man durch bohren, und all, die gefasst werden durch das Schwert fallen. 16. Ihr Kinder werden vor ihren Augen zerschmettert, ihr Hauser geplundert und ihr Frauen geschandet. 17. Ich werde die Mieder gegen sie aufhetzen, die weder Silberscharzen noch Freud in Gold haben. 18. Ihr Bogen werden young Männer zerschmettern. Sie werden weder erbarmen mit ungeboren in Kindern haben noch mitleidig auf andere Kinder blicken. 19. Und Babylon, die Zier der Königreich und der Stolz Glanz der Chaldäer, wird dasselbe Schicksal erleiden wie Sodom und Gomorra, als Gott sie vollständig zerstört. 20. Sie wird niemals wieder besiedelt oder von Generation zu Generation bewohnt werden, weder werden Araber dort selten noch hörten ihr Herden lagen lassen. 21. Stattdessen werden sich dort Wustentier Niederlassen und die Hauser mit Ulen gefüllt sein. Strauss werden dort wohnen und Siegengeister tanzen. 22. Und in den Palasten werden Wildhund Hulen, waren Schakali in den Lustschlossen johlen. Ihr Zeit ist nahe und ihr Tage werden sich nicht versagen.